Panischen. Wow. Macht sich verlegen, denn die Promoline war ihr ja schon der Pannenstein des Lebens. Tut mir leid, doch nur mit Style reißt du echt nichts weg, mal abgesehen von deinem abgöttisch streckigen Text. Wir sind die Messies des Raps, du wegen dem Horden der Abfälle der Szene und ich wegen dem Technikeffekt. So ein bisschen Style ist doch einfach, also rapp doch mal lieber anspruchsvoll und zeig mal nichts und scheiß mal an selbst. Dein Essay sag ich, mach's Ding fest. Du willst meine Freundin zurecht picken, sag mal, ist das dann kein Inzest? Du denkst, dein Show ist gefechtsreif, doch dass er sowas von Schlechtes zeigt. Die Adonis komplex, nein, trotzdem hoffst du auf Zeiten, in denen dein Kopf ist geweitet, dass da doch noch was reißt und kleine Opfer begeistert. Doch die dramatische Darstellungsweise der selten doppelt gereihten Lines ist echt Comedy, reif wie ein Bollywood-Streifen. Da war damals in einem Camp, kamst du aus der drogensüchtigen Kloakenfotze raus, als die Nachgeburt von Lance. Und ich verwette meinen Arsch darauf, dass wenn der Arzt damals einen Schreck dabei gehabt hätte, würde dein Vater schon längst hängen. Alter, abgefahrene Logik, ich bin nicht abwechslungsreich, sagt der Typ, der bei seiner Ampel ständig rot zieht. Denn auch dein Bein zieht bei mir über dich her, also nenn mich Ampel, denn ich kontrolliere dein Verkehr. Und deine Angst vor Double Time scheint schon übernatürlich, wenn du es wagst, dich so beleidigt auf die Jury zu stürzen. Ey, ziemlich bitter, wie du ankommst nun. Ich find ein bisschen Arroganz ja gut, aber bitte nicht so penetrant wie du. Und deine Hofstampe brauchst du nicht zu beschützen, denn euer flacher Rap ist so durchschaubar wie deine Mütze. Also schäm dich für den Front, denn Eifeld hat nicht mal mit deinem Part mehr und hast du gegen mich gewonnen. Ich bin froh, dass ich dich hab, denn mit deiner aufgesetzten Art hast du schon sowas von verkackt, Saber. Und wenn du gewinnst, ist das leider mal wie ein 100-Meter-Läufer der letzte wird und dir siegt, weil er auffällig gekleidet war. Scheiße war, dir fehlt einfach der Leistungsgrad, Bitch.